Vorsicht, Mappi! Du stehst auf den Schienen, die Lok kommt! Einsteigen! Türen schließen! Vorsicht an der Bahnsteigkante! Was für ein Unsinn! Wir haben doch nur Quatsch gemacht!